Und wieder ist eine Legislaturperiode vorbei. Und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir leben in völlig bekloppten Zeiten. Alle reden ständig vom Fachkräftemangel in Deutschland. Gleichzeitig erwarten allerdings alle, dass wir in Politik und Medien Fachkräfte haben und diese Menschen dort sich gefälligst wie Fachkräfte verhalten. Das ist paradox. Im Kanzlerduell beispielsweise warf Friedrich Merz Olaf Scholz vor, dieser wäre verantwortlich dafür, dass die Rechtsextremen stärker denn je sind. Dafür ist aber gar keine Fachkraft. Die Fachkräfte sitzen auf der anderen Seite. Maybrit Illner und Sandra Maischberger zum Beispiel saßen einfach da und haben nicht widersprochen. Dabei hätten sie beide darauf verweisen müssen, dass die blendenden Umfrageergebnisse der AfD der ganze Stolz des öffentlichen rechtlichen Rundfunks sind. Also Fachkräfte für sowas möglicherweise. Denn immerhin haben sich ARD und ZDF auf die Fahne geschrieben, den Rechten regelmäßig Sendezeit zu geben, in denen man sie argumentativ stellen möchte. Und liefert tatsächlich unfreiwillig massig viel Material für deren Social-Media-Kanäle, auf denen man sich dann auslassen kann darüber, was die Öffentlich-Rechtlichen dann tatsächlich mit der AfD tun. Also die Opfererzählung funktioniert dann auch nochmal perfekt, während auf der anderen Seite nichts wirklich verhindert wird. Warum es übrigens ein Duell wurde zwischen Scholz und Friedrich Merz, so dieses große Duell. Es gab zwar viele andere Talkrunden, aber das war das große Duell. Und kein Triell wie 2021, als die Ausgangslage im demokratischen Lager ähnlich war. Das weiß auch nur der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Aber vermutlich war man da dann schon wieder insgesamt inhaltlich überfordert. Ich meine, man muss ja nicht unbedingt da drei Leute einladen. Nein, es gab ja Tage zuvor eine Sechserrunde mit den anderen Parteien. Also mit den Grünen, dem BSW, den Linken, der AfD, der FDP und auch anwesend natürlich die CSU, die ja eine komplett andere Union ist als die Union von Friedrich Merz. Das ist eine ganz andere Union. Deswegen dürfen die auch in der sechsten Runde dann auch nochmal ganz andere Unionsthemen vertreten. Beziehungsweise thematisch war es ja jetzt gar nicht so anders, denn diese Runde bekam die beiden ultra wichtigen Themen Migration und Wirtschaft. Klar, Klima, Soziales und Co. wären auch spannend gewesen, aber dafür braucht es in der Vorbereitung schon Fachkräfte und sowas muss halt inhaltlich betreut und vorbereitet werden. Und da war möglicherweise der öffentlich-rechtliche Rundfunk gar nicht so, ne? Ich meine, in einem Land, in dem man sich damit abgefunden hat, dass Friedrich Merz Bundeskanzler wird, muss man sich eben auch mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf diesem Qualitätsniveau abfinden. Also, wie gesagt, alle sprechen vom Fachkräftemangel, stellen ständig Ansprüche, dass sich doch bitte Politik, Medien und Co. wie welche verhalten. Aber ist halt paradox, wenn du nur die Leute hast, die du hast. Denn das, was wir da haben, ist vermutlich das Beste, was wir haben. Also es geht halt einfach nicht besser. Wir haben nichts Besseres. Wir müssen am Ende eben mit dem arbeiten, was wir in diesem Land zur Verfügung haben. Sowohl an politischer als auch an journalistischer, humaner Ressource. Also wir kriegen halt einfach nicht andere Politiker und andere Journalisten. Das, was da ist, ist halt einfach, das sind quasi unsere Fachkräfte. Besser geht's nicht. Und demnächst haben wir dann Friedrich Merz als Kanzler. Da stehen uns dann vermutlich 16 dunkle Jahre bevor. Also 16, weil unter Merkel und Kohl wird der gute Mann es ja sicherlich auch nicht machen. Also für die Geschichtsbücher. Natürlich müssen wir dann alle viel aushalten. Insbesondere natürlich die einfache Bevölkerung. Menschen mit Migrationshintergrund werden es nicht leicht haben. Da drohen Abschiebungen, Remigrationspläne, die ja zusammen mit der AfD also irgendwie beschließen wird, ins Rollen bringt, also nicht zusammenarbeitet, sondern nur so zusammen ins Rollen bringt. Dann wird es natürlich harte Sanktionen für Menschen geben, die im Sozialstaat durchs Raster fallen. Es droht vielleicht, der Abbau von Bürgerrechten, weil die nerven ihn ja unter Garantie, ähnlich wie Windräder. Und schließlich wird es wahrscheinlich eine Ausweitung des Polizeistaats geben, um den stetig wachsenden Widerstand zu bekämpfen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass das dementsprechend nur für die und die Verbrecher gilt, die er damit targeten möchte. Nicht die, die möglicherweise wirklich den Widerstand im Staat leisten. Also im Grunde wird es alles das geben, was auch so ein gutes galaktisches Imperium irgendwie ausgemacht hätte, so, ne? Aber wir sind ja mit Krieg der Sterne aufgewachsen und wir haben gelernt, Episode 4 trägt den Titel Eine neue Hoffnung. Und kurz danach kommt auch Episode 6 mit Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Also es wird wohl irgendwas danach geben nach März. Yay. Also am Ende besteht Hoffnung, dass es nach 16 Jahren März irgendwann besser wird. Wir müssen nur 16 Jahre durchhalten. Dann wird es irgendwann besser. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass wir davon ausgehen, dass Friedrich Merz vergessen haben wird, die Demokratie abzuschaffen auf seinem Weg. Aber natürlich ist die Wahl noch gar nicht gelaufen. Also heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme nicht. Schauen wir mal auf die Umfragen und die Ausschüsse. Die FDP, sofern sie ins Parlament kommt, schließt jede Koalition und Kooperation mit den Grünen aus. Die CSU verweigert auch jegliche Zusammenarbeit mit den Grünen. Fällt also alles raus, was mit den Grünen ist. Außer Schwarz-Rot bleibt noch übrig. Vielleicht mit Gelbanteil, falls sie denn reinkommen. Oder eben Schwarz-Blau. Also falls die SPD aus Gewissensgründen und wiederentdecktem Rückgrat gerade mal nicht mitmacht bei Schwarz-Rot, bleibt nur Schwarz-Blau. Also dann wird natürlich Merz mitteilen, dass es zwar eine Koalition gibt, aber keine Zusammenarbeit. Denn er hat von der FDP gelernt, dass Koalition und Kooperation noch lange nicht nötig sind, zusammenzugehören. Also man kann koalieren, ohne zu kooperieren. In diesem Sinne. Auf eine neue Legislaturperiode. In alter Frische. Tschüss.